Deutschlandfunk. Hintergrund. Heute Eskalation im Ukraine-Konflikt. Die Tragödie von Flug MH17. Und am Mikrofon ist Anne Reit. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe. Eine Antwort darauf, was gestern am späten Nachmittag genau geschehen ist, gibt es auch heute über 24 Stunden nach dem Flugzeugunglück im Osten der Ukraine nicht. Was geschah, nachdem sich Flug MH17 von Amsterdam aus auf den Weg nach Kuala Lumpur machte, mit 298 Menschen an Bord und dann wenige Kilometer vor der ukrainisch-russischen Grenze abstürzte? Offenbar brach das Flugzeug schon in der Luft auseinander. Rettungskräfte zählten mehr als 60 Trümmerteile, die nun wie zerknülltes Papier neben Koffern, Urlaubssouvenirs und Reiseführern über die Felder verteilt liegen. 180 Leichen konnten inzwischen geborgen werden. Überlebt hat niemand. Eine klare Antwort gibt es also nicht, aber es gibt Hinweise und Erklärungsversuche, die wir in dieser Sondersendung einordnen möchten. Hinweise darauf, dass die zivile Maschine mit einer russischen Flugabwehrrakete abgeschossen worden sein könnte von prorussischen Separatisten, dass es sich um ein Versehen gehandelt haben könnte. Vieles, Sie hören es, ist noch vage. Fest steht, dass der Flugzeugabsturz die internationale Staatengemeinschaft einmal mehr aufgerüttelt hat. Welche Folgen der Absturz für den weiteren Verlauf der Krise in der Ukraine hat, auch das wollen wir ausloten. Und an meiner Seite in den kommenden 20 Minuten ist unser Osteuropa-Experte Robert Bark. Guten Abend. Guten Abend, Frau Reit. Herr Bark, eine erste Einschätzung Ihrerseits. Befürchten Sie nun eine weitere Eskalation? Nun, vieles deutet darauf hin, ohne in Alarmismus zu verfallen. Aber man muss natürlich darauf aufpassen bzw. einbeziehen, was denn die Untersuchungen, die Analyse dieses ganzen Vorfalles ergeben wird. Wenn es denn in absehbarer Zeit dazu kommt und dann steht eine ganze Palette von Optionen offen, aber da werden wir auch heute Abend noch drüber reden, denke ich. Genau, lassen Sie uns erst einmal versuchen, die Hinweise zu sortieren. Die Boeing der Malaysia Airlines kann nur von einer hochkomplexen Waffe abgeschossen worden sein. Zu dieser Einschätzung sind US-amerikanische Experten relativ schnell gekommen. Und diese Einschätzung wurde dann bald von der Regierung in Washington präzisiert. Es müsse sich um eine Boden-Luft-Rakete gehandelt haben, die das zivile Flugzeug abgeschossen habe. Und vor etwa einer Stunde hat sich US-Präsident Barack Obama dann auch offiziell geäußert. Evidence indicates that the plane was shot down by a surface-to-air missile. That was launched from an area that is controlled by Russian-backed separatists inside of Ukraine. We also know that this is not the first time a plane has been shot down in eastern Ukraine. Moreover, we know that these separatists have received a steady flow of support from Russia. This includes arms and training. It includes heavy weapons. Die Hinweise deuten darauf hin, hat Barack Obama vor etwa einer Stunde gesagt, dass die Maschine von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde aus einem Gebiet, das von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird. Wir wissen auch, sagte er, dass nicht zum ersten Mal eine Maschine in der Ostukraine abgeschossen wurde. Und wir wissen zudem, dass diese Separatisten ständig von Russland Unterstützung bekommen, auch in Form von Waffen und Ausbildung, darunter auch schwere Waffen, fügte er an. Von Hinweisen spricht Barack Obama also weiterhin, Hinweisen, denen für uns Thomas Wiegand nachgegangen ist. Der zivile Airliner mit seinen 298 Passagieren flog seinen angemeldeten Kurs in 10 Kilometern Höhe, weit oberhalb der Auseinandersetzung am Boden. Aber nicht hoch genug für moderne Flugabwehrsysteme, die für den Luftkrieg entwickelt wurden. Sie sollen feindliche Flugzeuge, aber auch Raketen oder Marschflugkörper abschießen, ehe sie das eigene Gebiet erreichen. Keine Technik für einen Bürgerkrieg, aber offensichtlich im Osten der Ukraine im Einsatz. Frage an Ottfried Nassauer, den Leiter des Berliner Informationszentrums für transatlantische Sicherheit. Um was für ein System handelt es sich eigentlich? Die Vermutung ist, dass es ein sowjetisches Flugabwehrsystem namens Buk oder SA-17 gewesen ist. Dieses System ist ein hochkomplexes Flugabwehrsystem, das ein eigenes Suchradar, ein eigenes Feuerleitradar hat und auch mit einer Freund-Feind-Kennung ausgestattet ist und insofern eigentlich in den Bestand großer staatlicher Armeen gehört, die solche Systeme für die Bekämpfung von Zielen sowohl in niedrigen Flughöhen als auch in ganz hohen Flughöhen haben. Doch wer den Abschussknopf für die tödliche Rakete drückte, dürfte vorerst unklar bleiben. Denn solche Systeme gehören ins Arsenal der ukrainischen Streitkräfte ebenso wie der russischen. Und eben möglicherweise inzwischen auch zur Ausrüstung der pro-russischen Separatisten. Ebenso offen bleibt vorerst, warum das zivile Passagierflugzeug auf seiner Transitroute überhaupt ins Visier der Raketenbatterie geriet. Eine mögliche Erklärung ist, dass nicht das komplette Buk-Flugabwehrsystem eingesetzt wurde. Denn zur Luftverteidigung, die Streitkräfte in einem Krieg nutzen, gehört eine aufwendige Infrastruktur. Zum Beispiel mit einem Radar zur Luftraumüberwachung, das nicht nur ein einzelnes Flugzeug erfasst, sondern alle Flugbewegungen. Und bei zivilen Airlinern auch den vorgeschriebenen Transponder auswertet, einen automatischen Sender mit allen Angaben zu diesem Flug. Mit einem solchen sogenannten Luftlagebild hätte MH17 als das erkannt werden müssen, was es ist, ein harmloses Passagierflugzeug. Solch eine komplette Luftraumüberwachung hat ein einzelnes Raketenabschussgerät dagegen nicht, wie es vermutlich in der Hand der Separatisten ist. Aber ein Zielradar, das die Rakete steuert, was auch immer das Ziel sein mag, ob Kampfjet oder Ferienflieger. Aber warum geriet das Flugzeug überhaupt ins Visier? Und wer sind diese Separatisten, die möglicherweise dahinter stecken? Margarete Klein, Regionalexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir hatten zu Beginn des Konflikts feststellen können, dass es primär lokale Kräfte waren aus dem Osten der Ukraine. Aber seit einigen Wochen stellen wir fest, dass vermehrt Kämpfer und Freiwillige, also Söldner und Kämpfer, aus Russland einfließen. Das sind sowohl ethnische Russen, Kosaken, als auch Tschetschenen, Osseten, Armenier, also sehr gemischt. Die werden in Moskau und in den südlichen Regionen Russlands rekrutiert und dann ausgebildet und kommen dann über die Grenze mit Waffen auch in den Osten der Ukraine. So kann man schon davon ausgehen, dass es eine ganze Reihe an Leuten gibt, die auch mit so einem hochkomplexen System umgehen können. Das wäre also kein Ausschlusskriterium, dass es nicht die Separatisten gewesen sein könnten. Doch welchen Grund haben diese Gruppen in der Ostukraine, eine solche Waffe einzusetzen? Dazu Margarete Klein. Sie hatten schon eine Motivation, wenn sie davon ausgehen, dass sie kein ziviles Flugzeug abschießen, sondern ein ukrainisches Militärflugzeug. Denn die Antiterroroperation Kiews hat ja in den letzten Tagen durchaus Erfolge gezeigt. Die Separatisten sind verdrängt worden aus Slawiansk, aus anderen Gebieten hin nach Donetsk, wo sie sich jetzt eigentlich zurückgezogen hatten. Also sie sind in der Defensive und sind schon daran interessiert, Flugzeuge abzuschießen, wie sie es ja auch in der Vergangenheit schon getan hatten. Zu viele Fragen bleiben noch offen. Ob und wann sie beantwortet werden, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob unabhängige Experten Zugang zu allen Informationen und ungehinderten Zugang zum Absturzort bekommen. Und der liegt im Kampfgebiet. Thomas Wiegold berichtet und ein erstes Expertenteam der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, ist inzwischen an der Absturzstelle eingetroffen. Robert Berg, lassen Sie uns aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Welches Szenario halten Sie derzeit für das Wahrscheinlichste? Nun, wenn man bewertet, welche Kräfte da zum Einsatz gekommen sind, welche Kräfte dafür verantwortlich sind, dass diese Maschine vom Himmel geholt wurde, dann wird es natürlich darauf ankommen, die Personen festzumachen. Und das ist eine Frage der Ermittlungstätigkeit. Das setzt voraus, dass alle Beteiligten auch willens sind, gegen sich möglicherweise ermitteln zu lassen. Das eröffnet wiederum einen ganz anderen Fächer auch noch, in welche Richtung ermittelt werden müsste. Es könnte sein, dass erste Meldungen sind aus der Ukraine, aus den Quellen zu hören, aber auch aus der Bloggerszene in Russland, dass diese Batterie, diese mögliche Buk-Batterie, von der die Rede war, inzwischen schon längst sich auf russischem Staatsgebiet befindet, gestern Nacht noch zurückgeholt worden sein soll. Ich rede bewusst im Konjunktiv, weil das alles Nachrichten sind, die natürlich in den sozialen Medien jetzt vor sich hin diffundieren und durch die Gegend schwirren, ohne dass man hier die Möglichkeit hat, wie so vieles im Zusammenhang mit diesem Ding oder überhaupt mit dem Krieg, denn man muss ihn als solchen nennen, der in der Ukraine, in der Ostukraine jetzt stattfindet, verifizieren zu können. Es wird langwierig sein, die Schuldzuweisung, ob es denn jemals dazu kommt, dass man die Verantwortlichen jenen oder jene, die auf den Knopf gedrückt haben, dass die gefunden werden. Das steht im Augenblick noch dahin. Das Szenario, sollte es sich herauskristallisieren, wie Obama in dem O-Ton, den wir vorhin gehört haben, tatsächlich schon die Vermutung zuspitzt darauf hin, dass es pro-russische Separatisten waren, wobei der Begriff, wie wir in einem anderen Beitrag gehört haben, ja auch dehnbar ist. Das können pro-russische Separatisten sein, was die Gruppe angeht, aber die Militärexperten, und man muss für dieses System ja hervorragend ausgebildet sein, mindestens ein halbes Jahr, so hört man, das könnten durchaus Fachleute, Fachkräfte sein, speziell ausgebildete Soldaten, die eigentlich die russische Uniform tragen, aber nicht tragen müssen. Wie schwer ist denn dann bei all dem, was Sie schildern, bei all den Implikationen eine unabhängige Aufklärung, wie sie jetzt gefordert wird? Das wird sehr schwer sein, denke ich, denn die Lage in diesen beiden Städten, Donetsk, Lugansk, in dessen Groß- oder Weichbild dieser Vorfall passiert ist, auch die Absturzstelle liegt, sie ist derzeit noch so eine Art Bollwerk der pro-russischen Separatisten, wie es hier im Sprachgebrauch heißt. Und ob die natürlich dazu bereit sind, wenn sie merken, dass es möglicherweise doch an die Quelle herangeht und dass es sie treffen könnte, lässt sich, und das ist eine ganz übliche Erfahrung, die man dann macht in solchen Konfliktgebieten, wird es zu Behinderungen kommen, werden die OSZE-Beobachter möglicherweise auch auf Obstruktion treffen. Das ist aber einmal mehr heute Abend Spekulation, wir müssen gucken. Wie sehen denn da die Schuldzuweisungen aus? Im Moment schiebt sich ja jeder so ein bisschen den schwarzen Peter zu, Russland, die Ukraine, die pro-russischen Separatisten. Genau so ist das. Und das wird natürlich auch wieder über die Medien gespielt, ein ganz großes Kapitel, das wir sicherlich auch noch streifen werden. Es ist auffällig, dass zum Beispiel Präsident Putin selber ja gesagt hat und in den Chor mit eingestimmt ist, umfassende Aufklärung, internationale Kommission, die auch die Flugschreiber auswerten soll. Wenn man aber gleichzeitig parallel dazu die Berichterstattung vor allem in den elektronischen Medien, sprich russisches Fernsehen, beobachtet, dort findet jetzt schon vorab eine Schuldzuweisung zu. Es werden vermeintliche und tatsächliche Experten vor die Kameras und Mikrofone zitiert, die schon mal unterstellen bzw. Beweise haben wollen, dass das Ganze eine gezielte Aktion der ukrainischen Luftabwehr gewesen sei. Und das geht hin bis zu Verschwörungstheorien, beispielsweise, dass das eigentliche Ziel die Maschine von Wladimir Putin gewesen sei, die gestern sich auf dem Rückweg nach Russland befunden habe. Putin war ja in Südamerika bei dem BRICS-Gipfel. Also da sind Dinge dabei, die sorgen auch bewusst für Verwirrung. Es ist eine ziemlich unübersichtliche Lage. Und dieses Knäuel zu entwirren schickt sich jetzt die internationale Staatengemeinschaft an. Sie fordert eine unabhängige Aufklärung. Zum Beispiel tut das der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Wir wollen, dass eine völlig objektive Untersuchung international eingeleitet wird und dass die Niederlande darin auch einbezogen sind. Und er ist nicht der Einzige. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist an diesem Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen und forderte ebenso und einstimmig eine umfassende, gründliche und unabhängige internationale Aufklärung des Absturzes. Eine Aufklärung, an der die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, einen maßgeblichen Teil beitragen soll. Erste Vertreter, wir haben es schon angesprochen, der Organisation sind inzwischen an der Absturzstelle angekommen. Und auf der OSZE ruhen nun große Hoffnungen, wie Gerwald Herter schildern wird, unter anderem die Hoffnungen der Bundeskanzlerin. Die Kontaktgruppe muss tagen und es müssen Wege gefunden werden, zu einem dauerhaften beiderseitigen Waffenstillstand zu kommen und dann auch politische Lösungen zu finden. Dass der Weg dahin noch schwierig sein wird, auch das hat Bundeskanzlerin Merkel heute Vormittag in Berlin deutlich gemacht. Alles andere wäre wirklichkeitsfern. Schon seit Monaten versucht Merkel zusammen mit Außenminister Steinmeier die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ins Spiel zu bringen. So soll die Diplomatie in der Ukraine-Krise einmal mehr eine Chance bekommen. Das liegt sehr nahe, denn auch die Ukraine und Russland gehören zu den Mitgliedstaaten der Organisation. Allerdings ist das nicht nur Segen, sondern auch Fluch. Der deutsche OSZE-Botschafter Rüdiger Lüdeking weiß das so gut wie kaum ein anderer. Er glaubt, dass am Wiener Sitz der Organisation Staaten aus Ost und West in einem Forum zusammenarbeiten, das es sonst nirgendwo gibt. Allerdings weist Lüdeking auch gleich auf eine ganz entscheidende Regel hin. Man muss natürlich dabei berücksichtigen, dass die OSZE auf dem Konsensprinzip aufbaut und insofern alles nur im Konsens aller entschieden werden kann. Was Russland nicht will, ist mit der OSZE deshalb nicht zu machen. Und auch wenn der Vertreter der Ukraine bei den Sitzungen des Ständigen Rats in der Wiener Hofburg sein Veto einlegt, haben die Botschafter wieder einmal umsonst getagt. Dass OSZE-Beobachter in der Ostukraine überhaupt unterwegs sein können, ist so gesehen ein kleines Wunder. Sie sind unbewaffnet und deshalb auf den guten Willen der Konfliktparteien angewiesen. Dass der nicht immer sehr ausgeprägt ist, zeigten die Entführungen mehrerer Beobachter durch Separatisten in den letzten Wochen. Intensive Beobachtung soll Transparenz sichern, die aber birgt in einem kriegerischen Konflikt Gefahren für jede Konfliktpartei. Das zeigt sich jetzt an der Tragödie um das höchstwahrscheinlich abgeschossene Flugzeug ganz besonders deutlich. Die OSZE-Beobachter beklagten gestern, dass sie nicht an die Absturzstelle herangelassen werden. Inzwischen sind sie eingetroffen. Besser spät als nie. In ihrer letzten Pressekonferenz vor der Sommerpause hat Merkel auch die Kontaktgruppe erwähnt. Erst nach Verhandlungen mit dieser Gruppe hatten sich die Separatisten dazu bereit erklärt, am Ort des Flugzeugabsturzes auf Kampfhandlungen zu verzichten. In der Kontaktgruppe ist die OSZE indirekt vertreten durch die Schweizer Diplomatin Heidi Tagliavini. Die Schweiz übt derzeit auch den OSZE-Vorsitz aus. In der Kontaktgruppe dürfte Russland allerdings noch wichtiger sein, zumindest wenn es darum geht, den Separatisten irgendwelche Zugeständnisse abzuringen. Gerwald Hertha über die Rolle der OSZE und ihre Einflussmöglichkeiten. Putin könnte in der Kontaktgruppe den Separatisten Zugeständnisse abgewinnen. Robert Back haben wir eben in dem Beitrag gehört. Und auch Obama appellierte an Putin, seinen Einfluss geltend zu machen. Hat er den denn noch? Ja, das ist die, beinahe hätte ich gesagt, One-Million-Dollar-Frage. Also es gehen alle davon aus, dass er sie natürlich hat. Nicht er persönlich, aber über seine Mittelsmänner könnte er natürlich Einfluss ausüben. Ein Phänomen, das wir erkennen und mit dem wir umgehen müssen, seit es eigentlich diesen Konflikt schon um die Krim gegeben hat. Einerseits sagt Moskau ja immer, man habe keinen Einfluss darauf. Auf der anderen Seite, man muss sich nur mal die Landkarte ansehen, das schwere Gerät, die Söldner, das kommt alles über russisches Territorium. Also da passt vieles nicht zusammen. Wir haben heute immer wieder nicht nur aus Berlin, aber auch aus Berlin gehört, Russland muss nun seinen Beitrag leisten. Welchen Beitrag soll Russland leisten? Reicht es, wenn dann Putin zu einer Waffenruhe aufruft, wenn er zu Friedensgesprächen aufruft? Was muss da kommen? Nun, das hat er ja heute getan und er hat im Prinzip auch sofort die Reaktion bekommen. Das ist ja wunderbar, wenn das so passiert. Nur wir wollen jetzt auch mal Taten sehen. Das heißt, nochmal zurück zu meiner Antwort von eben. Wenn man erkennt, dass Putin bzw. die russische Führung tatsächlich aktiv wird und die Logistik dieser Separatisten, dieser Insurgenten austrocknet, sie praktisch von ihrem Nachschub abschneidet, von mir aus auch die Leute wieder unbeschadet auf das russische Territorium zurückgehen lässt, ohne dass sie dann vielleicht in die Hände der ukrainischen Sicherheitskräfte oder der Armee fallen, dann wäre das wirklich in der Tat ein erster konstruktiver Schritt. Aber man muss gleich dazu schicken, also wenn es bei der bisherigen Linie bleibt, wie eben, dann bin ich eher skeptisch. Allerdings, und das gehört auch dazu, dieser Absturz, dieser mutmaßliche Abschuss dieses Flugzeuges hat natürlich die Eskalationsstufe schon angehoben. Wie hoch ist denn der Druck? Der Druck, unter dem er steht, ist vor allen Dingen ein zweifacher, würde ich sagen. Der innenpolitische Druck, er hat die Geister, die nationalistischen Geister, die in Russland seit geraumer Zeit fröhlich ihre Umtriebe dort feiern. Er hat sie vielleicht unterschätzt und er kann jetzt nicht ohne Gesichtsverlust einfach so dem Westen und dessen Forderungen nachgeben, aber viel wichtiger. Und das sind Menschen, die wir hier so gar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit sehen und die mit der russischen Wirtschaft zusammenhängen. Da gibt es verlässliche Nachrichten inzwischen, ohne dass da ganz gezielt Namen genannt werden oder belastbar Namen genannt werden, die doch sehen, dass das Image Russlands und auch die wirtschaftlichen Parameter im Zusammenhang mit dieser ganzen Krise doch erheblich gelitten haben. Die Börse zeigt nach unten, der Rubel verliert an Wert. Alles Dinge, die nun tatsächlich dazu beitragen, dass er auch an dieser Front unter Druck geraten könnte. Vielleicht eine kurze Einschätzung zum Schluss, Stichwort Sanktionen. Sanktionen, ja, man muss sagen, die Amerikaner sind dort ein Stück weiter und es wäre gut, wenn sich Europa zusammenfinden würde und endlich mal mit einer Stimme sprechen würde und die Sanktionen tatsächlich klar machen würde. Vielen Dank, Robert Back, für Ihre Einschätzungen in den vergangenen 20 Minuten. Einige Fragen konnten wir klären, uns einigen anderen annähern. Und vielen Dank an Sie für Ihr Interesse an dieser Sonderausgabe des Hintergrundes. Über die weiteren Geschehnisse in der Krise informieren wir Sie hier im Deutschlandfunk natürlich weiterhin. Am Mikrofon war Anne Reit. Ihnen noch einen angenehmen Abend.